Noch einmal, bitte schön. Noch einmal, so wie eben. Das war so schön. Jetzt haben wir genug gefickt. Von hinten und normal. Ich hol jetzt meine Peitsche raus. Und dann gib's mir noch mal. Oh, das ist ja eine ganz neue Masche. Ja. Herrlich, Liebling. Bitte weiter so. Mein Schwanz ist sowieso geknickt von dieser Fickerei. Jetzt peitsche ich dir das Arschloch voll und wichs mir einen dabei. Ja, es ist recht so. Du wirst genug davon haben, ich schwör's. Ja, schlag mir die Peitsche auf die Fatzen. Ich hab sie schon in der Hand. Bis das der Kitzler juckt. Ja. Dann peitsch die Titten und den Bauch, bis meine Fotze juckt. Mm. Ja? So, richtig? Oh, Liebling. Ja. Mir kommt es jetzt. Ich spritz den Schleim dir mitten ins Gesicht. Ja, ich spritz nur zu. Ich fress das Zeug. Was Besseres gibt es nicht. Oh, ist das schön. Weiter. Oh, schmeckt das gut. Wichs noch einmal. Und scheiß auf meinen Titt. Einen großen Haufen mitten drauf. Einen richtigen Haufen Schiet. Das halte ich nicht aus. Tust du das? Dann hau ich mit der Peitsche rein, damit die Scheiße spritzt. Dann wälzen wir uns drin herum und dann wird drauf gepisst. Wie das stinkt. Ich leck dich ab. Ah, ich leck deine Furz. Und jetzt scheiß ich auf deinen Sack. Oh, und ich lutsch deinen Rotz. Ich halt auf, ich kann nicht mehr. Es lebe hoch die Fickerei. Und jetzt noch mal. Nein! Oh nein, bitte nicht mehr. Oh doch. Ein Scheißhaus gibt's auf Erden. Das sollte zweien zum Verhängnis werden. Beim Ritter Kunst vom Wetterstrahl, im dritten Stock im Ahnensaal, da lebt das Fräulein Edeltrotz, zwar klein von Wuchs, doch groß die Fotz. Der knappe Franz, der liebte sie, er wollt sie ficken, aber wie? Da nahm ihn einmal die Idee, im Scheißhaus ginge es juche. Sie fickten auf der Scheißhausbank mit Vorwärts- und mit Rückwärtsgang. Da nahe Kunst von Wetterstrahl, er wollte scheißen nach dem Mahl. Er nahm Papier in seine Hand und kam zum Scheißhaus angerannt. Und als er hört die Stöhnerei, ruft er im Scheißhaus, ist der Rammelei. Der Ritter griff zu seinem Schwert, weil ihn die Fickerei empört. Er bricht die Tür gewaltsam auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Das Brett, auf dem sie fickten und dabei niederdrückten, zerbrach und ficken fielen sie in die Ritterscheiße, aber wie? Liebling, du. Komm, fick mich, komm, fick mich, komm, fick mich. In den Arsch, in den Mund, in die Fotz. Ja, ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich. Und spritz dir den Rotz in die Fotz. Oh, ja. Ich bin so geil, reiß mir die Kleider ab. Ach, in tausend Fetzen reiß ich sie dir herunter. und in dein Loch, da schieb ich ihn hinein. Ich mach die Fotze dir und deinem Kitzler munter. Ich bin so geil. Ja. Komm her, leck mir den Arsch. Mm. Und deine Eichel lutsch ich, bis es kommt. Weiter. Dann spritz mir deinen Saft in den Mund schön hinein. Ich schluck ihn runter und du bist geschafft. Ja. Komm, fick mich, ja. Komm, fick mich, ja. Komm, fick mich in den Arsch, in den Mund, in die Fotz. Ich fick dich, ich fick dich, ich fick dich. Oh, spritz dir den Ratz in die Fotz. Du geile Sau, du beißt den Schwanz mir kaputt. Und meine Eier, die sind schon im Eimer. Steck in den Arsch, die Hand, und ob das gut tut, rühr die Scheiße um, so gut kann das keiner. Du alte Sau, die Fotze trieft schon und schwimmt. Ach, ich möchte trinken deinen Mösenschleim. Dann pisse ich dir ins Loch, dann ist es wieder nass. Dann musst du wichsen. Oh, du geiler Bock. Ach, du geile Sau. Oh, du geiler Bock. Ach, du geile Sau. Oh, du geiler Bock. Ach, du schöne geile Sau. Ich bin ne Sau, Sau, Saunamasseuse und hab ne Sau, Sau, saubere Möse. Ja, und mir kommt's nicht drauf an, ob ich ne Dame massiere oder einen Mann. Bei Damen, da hab ich's meistens leicht, weil bei den Damen schon ein bisschen Streichen reicht. Dann wird die Fotze nass, der Kitzler juckt und zuckt. Ja, so ne Sauna, die bringt Spaß. Ich bin ne Sau, Sau, Saunamasseuse und hab ne Sau, Sau, saubere Möse. Und mir kommt's nicht drauf an, ob ich ne Dame massiere oder einen Mann. Bei Männern, da wird's anders angepackt, da zieh ich mich erst einmal aus, ganz pudelnackt. Und wenn der Schwanz dann steht, da haben's alle gern, wenn man sie an der Nudel packt. Ich bin ne Sau, Sau, Saunamasseuse und hab ne Sau, Sau, saubere Möse. Ja, und mir kommt's nicht drauf an, ob ich ne Dame massiere oder einen Mann. Und wenn es den Männern dann noch kommt, dann fängt mein kleines Fötzchen auch zu jucken an. Ja, und dann wird gefickt, geleckt und auch gewichst. Und alle haben Spaß daran. Ich bin ne Sau, Sau, Saunamasseuse und hab ne Sau, Sau, saubere Möse. Ja, und mir kommt's nicht drauf an, ob ich ne Dame massiere oder einen Mann. Annette, Annette, du bist ne tolle Frau und andererseits und außerdem bist du ne große Sau. Annette war ein tolles Weib, das tollste war ihr Leib. Sie zählte circa 30 Lenze und ihr Lebensinhalt waren Schwänze. Ob dick, ob dünn, ob groß oder klein, Annette schob sie alle rein. Sie kannte jeden Trick, vom Normalen bis zum Tittenfick. Annette, Annette, du bist ne tolle Frau und andererseits und außerdem bist du ne große Sau. Und wenn Annette im Kino saß, da hatte sie viel Spaß. Saß neben ihr ein Mann am Platz, öffnete sie ihm gleich den Hosenlatz. Bei der Wochenschau leckt sie seinen Schwanz. Als es ihm kam, da war es aus. Er brüllte wie ein Stier und Annette flog aus dem Kino raus. Annette, Annette, du bist ne tolle Frau und andererseits und außerdem bist du ne große Sau. Doch einmal fickt sie ein Pilot, sein Schwanz war groß wie ein Schlot. Er fickte immer, immer schneller und sein Sack, der schlug wie ein Propeller. Sie dreht sich auch zum auf seiner Lanze, beglückt von diesem Riesenschwanze. Sie schlug, man glaubt es kaum, beim Ficken einen Purzelbaum. Oh, Annette, Annette, du bist eine tolle Frau und andererseits und außerdem bist du eine große Sau. War eine Party bei Fritz Bimmel. Es gab Bier und Whisky und auch Kümmel. Doch zum Nachtisch stand was Besonderes bereit. Die Damen machten Striptease erst und dann die Beine breit. Dann legten alle Männer den Pimmel auf den Tisch und alle, alle sangen schwärmerisch. Lass die Schwänze wie die Bienen sein und sie stecken in den bösen Schleim. Und dann lasst die Schwänze kreisen und dann lasst uns auf die Fotze scheißen. Als dann stand der allerletzte Pimmel, gab es in den Betten ein Gewimmel. Fritz Bimmel fickte Frau Geheimrat Vögelein und der Gemahl von Frau Titi, der fickte die Katrein. Frau Bimmel ließ sich lecken von Emil unterm Tisch und alle, alle sangen schwärmerisch. Lass die Schwänze wie die Bienen sein und sie stecken in den bösen Schleim. Und dann lass die Schwänze kreisen und dann lass uns auf die Fotze scheißen. Und dann machten sie eine bunte Reihe und man hörte schon Verzückung schreien. Über Kreuz wird jetzt zur Abwechslung mal gewichst. Und aus den kalten Bauern wird ein Cocktail dann gemixt. Ja, Bimmel war mal wieder so recht erfinderisch. Und alle, alle sangen schwärmerisch. Lass die Schwänze wie die Bienen sein und sie stecken in den bösen Schleim. Und dann lasst die Schwänze kreisen und dann lasst uns auf die Fotze scheißen. Gruppensex. Ach Gott sei Dank, dass dieses dumme, dumme Schwein endlich weg ist. Ach, dass ich wieder allein bin. Ah. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und er stand ganz nackend über mir und unter dollem, dollem Gekreische schwang er seine Lederpeitsche und wie er stand so über mir, sein Schwanz vollführte eine Kür, da fasste ich ihn, oh welche Lust, an seine weiche Homobrust. Oh, oh, Dieter, du bist schon, oh, du bist mir so einer. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und ich hab den Arsch ihn hingestreckt Und als mein Arschloch dem Arschloch nicht mehr reichte, schwang er schon wieder seine Peitsche. Und wie er an die Zone kam, die man so nennt, Eroiger, da wichste ich ihm, oh wie Barsch, die ganze Soße in den Arsch. Dieter. Heute Abend war Klaus Dieter bei mir und auch Detlef, Jopi und der Chris. Zuerst hat Jopi den Detlef in den Schwanz gebissen. Darauf hat Chris ganz einfach auf den Tisch geschissen. Das war eine Party, wie im Traum. Wir wichsten kalten Bauernschaum. Darauf rutscht Detlef plötzlich aus, bricht sich den Schwanz und ging nach Haus. Das war eine Party, oh Gott. Oh je. Donna Blanca aus Kastilien hatte Schenkel wie zwei Lilien, in der Mitte wie zum Trotze eine wunderbare Fotze. Diese Fotze, haargeschmückt, hatte niemals noch gefickt, hatte nie den Schwanz verspült, wenn er in der Möse rührt. Wenn der weiße Mond von Kastilien abends in ihr Fenster blickt, ja, dann hätte sie so gerne mit Don Kunibert gefickt. Blanca onanieren, das kann nie zum Ziele führen. Da kam Kuni, dieser Wilde, und er führte was im Schilde. Hatte Eier wie aus Blei, einen Sack so hart wie Stein. Da macht Kuni einen Satz direkt hinein in Blancas Fotz. Wenn der weiße Mond von Kastilien abends in ihr Fenster blickt, ja, dann hätte sie so gerne mit Don Kunibert. Und dann fing sie an zu bürsten, zwischen Schenkel, zwischen Brüsten. Und es folgte nach dem Stoßen auch das Schlürfen geiler Soßen. Und er schiebt in geiler Lust seinen Pimmel in die Brust. Und er bohrt trotz lautem Schreien seinen Schwanz ins Arschloch rein. Wenn der weiße Mond von Kastilien abends in ihr Fenster blickt, ja, dann hätte sie so gerne mit Don Kunibert gefickt. Ja. lass das Badewasser ein und dann in die Wanne rein. Susi hat nun mal den Badewannentick, denn das Schönste für sie ist, wenn man unter Wasser küsst und dann ganz zum Schluss der Badewannenfick. Was man in so einer Badewanne alles machen kann, das fängt schon damit an, dass man Schiffchen spielen kann. Jedoch mit Susi komme ich zu keinem Schiffchenspiel. Mit Susi spiele ich immer erst das Seifesuchenspiel. Doch dafür gibt's bei Susi nur eine Möglichkeit. Ich sag, die Seife ist im Pfötzchensinn, nur mach die Beine breit. Und dann beginnt wie jedes Mal eine wilde Sucherei. Und daraus wird wie jedes Mal eine große Fickerei. Lass das Badewasser ein und dann in die Wanne rein. Susi hat nun mal den Badewannentick, denn das Schönste für sie ist, wenn man unter Wasser küsst und dann ganz zum Schluss der Badewannenfick. Ja, in der Badewanne, da kennt Susi jeden Trick. Zum Auftakt kommt wie immer der geile Tittenfick. Und mit der Hand bedient sie sich an ihrem Pfötzchen klein. Die andere steckt sie wie ein Profi in mein Arschloch rein. Und mit dem Mund, da bläst sie, oh wie die blasen kann. Mir kommt es 1, 2, 3 mal, 4 mal, fang von vorne an. Und immer wenn es bei mir kommt, schluckt sie den warmen Brei. Und dabei singt sie, oh wie schön ist diese Vögelei. Lass das Badewasser ein und dann in die Wanne rein. Susi hat nun mal den Badewannentick, denn das Schönste für sie ist, wenn man unter Wasser küsst und dann ganz zum Schluss der Badewannenfick. Fick! Ein Mann vom anderen Stern, der Vögel auch sehr gern. Olivia lag noch wach im Bett und streichelte ganz zärtlich ihre Möse. Dazu sprach sie ihr täglich Nachtgebet. Ach, wenn mich doch mal endlich einer stöße. Da öffnet sich ihr Fenster und sie sieht einen Herrn, der sagt, ich bin der Mann vom anderen Stern. Zuerst da wollt sie schreien, dann ließ sie's aber sein. Es kommt auf den Versuch doch an, ob der auch ficken kann. Der Mann vom anderen Stern. Der Marsmensch stieg zu ihr ins Bett und zeigte ihr ganz einfach seinen Pimmel. Sie streichelte ihn und sagte, oh wie nett, das hätte ich nicht gedacht von unserem Himmel. Der ist ja noch viel schöner als der vom Herrn Kaplan. Und als sie sagte, los, fing er zu ficken an. Er steckt den Pimmel rein, gleich fing sie an zu schreien. Dass Ficken doch so schön sein kann, das zeigte ihr der Mann vom anderen Stern. Die ersten Nummern waren vorbei. Der Schwanz von diesem Mann, der stand noch immer. Aus ihrer Brust entrang sich leis ein Schrei. Dein Schwanz, das ist für wahr ein echter Kündelein. Sie nahm ihn in die Hände und rieb ihn hin und her. Da spritzt der Samen warm auf ihren weißen Bauch. Sein Arsch macht einen Knall, dann furzt er noch einmal. Flog wie ein Pfeil zum Fenster raus, hinaus ins weite All. Hinauf zu seinem Stern. Und die Moral von der Geschichte: Mit Herrn von anderen Sternen fickt man nicht.